Die Kundgebung vom 16. September 1870 genügte aber der französischen Freimaurerei noch nicht. Am 27. November 1870 fand eine Versammlung von Abgeordneten sämtlicher Logen des Großorients in Bordeaux statt, mit dem Zweck, eine Kommission zu wählen und abzuordnen, die dem Bruder Wilhelm und dessen Sohn die unvergänglichen Grundsätze der Freimaurerei und die feierliche Verpflichtung in das Gedächtnis zurückrufen sollte, die dieselben beim Eintritt in den Orden übernommen haben, und ferner für den Fall, dass dieselben von dem unverantwortlichen Menschenmorde nicht abstehen sollten, denselben im Namen der französischen Maurerei zu eröffnen, dass sie gänzlich aus dem Orden der Freimaurerei ausgestoßen und dem unwiderruflichen Fluche sämtlicher Brüder preisgegeben seien. Vergleiche Geschichte der großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln, 1875, Seite 252. Um die Bedeutung des Fluches zu verstehen, muss man den Inhalt der Eide der Hochgrade kennen. Im Anschluss an diese fanatische Stellungnahme des Großorients, die zeigt, dass die beim Eintritt in die Freimaurerei übernommenen Verpflichtungen von der Weltfreimaurerei durchaus ernst genommen werden, beschloss die Große Landesloge am 15. Dezember 1870, mit dem Großorient und seinen Tochterlogen jegliche Verbindung und jeglichen Verkehr abzubrechen und abgebrochen zu halten, solange er sich nicht von dem Verdacht der Teilnahme an dem unerhörten Attentat der 10 Pariser Logen gereinigt und seine Missbilligung des Geschehenen in bestimmter Weise durch Einschreiten gegen die 10 Logen an den Tag gelegt hat. Vergleiche Geschichte der Großen Landesloge der Freimaurerei von Deutschland, Band 2, Seite 2. Die anderen altpreußischen Großlogen fassten ähnliche Beschlüsse. Nachdem jedoch 1872 der Großlogenbund gegründet war, wusste der Großlogenbund am 16. Mai 1875 nichts Besseres zu tun, als diesen Beschluss wieder aufzuheben. Der Großlogenbund beschloss an diesem Tage, die Berichte des Großorients anzunehmen, aber vorerst keine Erwiderung zu senden. Über den weiteren Inhalt des Beschlusses des Großlogenbundes vom 16. Mai 1875 erklärte Pastor Habicht in einem Schriftsatz vom 4. Oktober 1932 an das Landgericht Frankfurt: Um indes einen Beweis maurerischer Versöhnlichkeit zu geben, wurde beschlossen, hinsichtlich des Besuches und der Annahme zwischen französischen und anderen Brüdern, die in gerechten und vollkommenen Logen aufgenommen sind, keinen Unterschied zu machen. Den französischen Brüdern des Großorients war also vom 16. Mai 1875 an der Besuch der Logen in Deutschland wieder gestattet. Und es muss als selbstverständliche Folge dieses Beschlusses angesehen werden, dass auch deutsche Freimaurer französische Logen wieder besuchen durften. In dieser Weise haben sich die Freimaurer in Deutschland, um einen Beweis maurerischer Versöhnlichkeit zu geben, dem französischen Großorient wieder genähert, ohne dass die französische Freimaurerei wegen des ungeheuerlichen Verhaltens des Großorients auch nur das geringste Wort des Bedauerns geäußert hätte. Und dies in einer Zeit der nationalen Erhebung nach den Jahren 1870-1871. Gerade in dieser Stellungnahme sehen wir den Gipfel der nationalen Würdelosigkeit. Das nunmehr wieder ausdrücklich festgestellte Besuchsrecht zwischen den Brüdern der altpreußischen Großlogen und den Brüdern des Großorients zeigt, dass der Großorient selbstverständlich nach wie vor dem Großlogenbund als anerkannte Großloge angesehen wurde. Im Jahre 1877 schaffte der Großorient auf Antrag des protestantischen Geistlichen Friedrich des Mons den Gottesglauben als freimaurerisches Erfordernis und den freimaurerischen Symbolbegriff des großen Baumeisters aller Welten ab. Der Großorient wollte durch diesen Beschluss angeblich zum Ausdruck bringen, dass die Freimaurerei jedes Dogma ablehne. Bei vielen Großlogen anderer Länder erregte dieser Beschluss des Großorients großes Aufsehen. Mehrere angelsächsische Großlogen brachen aufgrund dieses Beschlusses die amtlichen Beziehungen zum Großorient ab. In Deutschland beschloss der Großlogenbund auf dem Großlogentag in Hamburg am 10. Juni 1878 unter anderem: Die Prinzipien und die Geschichte der Freimaurerei lehre und bezeuge Gott, eine Freimaurerloge, die die Existenz Gottes bestreiten oder leugnen wolle, könne nicht als gerechte und vollkommene Loge angesehen werden. Obwohl sich dieser Beschluss gegen den französischen Großorient richtete, wurde der französische Großorient in diesem Beschluss nicht genannt. Es kann also keine Rede davon sein, dass der Großlogenbund etwa durch diesen Beschluss dem Großorient die Anerkennung entzogen hätte. Wir lesen auch nicht, dass dieser Beschluss dem Großorient unter Bezugnahme auf seine neue Stellungnahme mitgeteilt wurde. Dass der Großlogenbund durch den Beschluss vom 10. Juni 1878 dem Großorient die Anerkennung nicht entzog, ist in der Geschichte der großen Landesloge Band 2, Seite 101 ausdrücklich hervorgehoben. Am 3. Juni 1906 wurde auf dem Großlogentag in Frankfurt am Main auch die Große Loge von Frankreich einstimmig anerkannt. Geschichte der Großen Landesloge Band 2, Seite 85. In den folgenden Jahren zeigt sich sehr deutlich eine sehr erhebliche Annäherung der Freimaurerei in Deutschland an die beiden französischen Großlogen. An der Feier des 75-jährigen Bestehens des Großorients von Brüssel am 6. und 7. April 1907 in Brüssel nahm der Großmeister der Großen Landesloge, Bruder Garz, der Landesgerichtsdirektor, teil. Bei dieser Feier tauschte Bruder Garz mit dem französischen Vertreter des Großorients Boulay den Bruderkuss unter dem Jubel der anwesenden Freimaurer der verschiedenen Völker. Kurze Zeit darauf, am 27. Oktober 1907, fand in Köln das Stiftungsfest der Loge Freimut und Wahrheit statt. Die Loge Freimut und Wahrheit war 1904 als Tochterloge der Großen Landesloge gestiftet worden. Meister vom Stuhl dieser Loge war damals Hauptmann Joachim, der Sohn des bekannten Geigenkünstlers. Joachim war Halbjude. Er war vor dem Weltkrieg im deutschen Generalstab beschäftigt, nahm aber seinen Abschied, weil er eine Französin heiratete und zog nach Paris. Gemeinsam mit dem ehemaligen französischen Kriegsminister betrieb er in Paris ein kaufmännisches Unternehmen. 1914, nach Kriegsausbruch, kam er als Oberstleutnant wieder in den deutschen Generalstab, in die besonders wichtige Abteilung, die die Kartenverteilung regelte und die deshalb einen besonderen Einblick in die geplanten Operationen hatte. Hauptmann Gabriel erhob gegen Joachim die Beschuldigung, dass durch das von Joachim im Generalstab geleitete Büro Spionage und Landesverrat gefördert würde. Man stelle sich vor, was an belastendem Material vorliegen muss, bis sich in der alten Armee ein Hauptmann entschloss, gegen einen Oberstleutnant des Generalstabes einen derartigen Vorwurf zu erheben.